Hier ist Spieler Fliege und ihr hört Chrome Main 666 im Bund mit dem Teufel. Wir kommen aus der Dunkelheit. Ich bin das Letzte, was du siehst in deinem muttergefickten Leben. Kenne für dich mehr kein Vergeben. Ich will sehen, wie du hängst. Diene den Teufel 3x6 und lass die Kirchenkreuze brennen. Die Wut treibt mich an, du Not, du bist tot. Entfesse die Bestie, die tief in mir wohnt. Erst feinfetzig rot mit all meinen Willen. Beiß mich fest in dein Nacken mit eisernen Grillen. Ich warte im Schatten, so wie ein Vampir. Dafür Zeichen, sie deuten das Böse in mir. Wenn ich komme zu dir, keine Rache vergeht. Achte immer darauf, wo wer hinter dir steht. Bin schon etwas gestört und steh im Schatten hinter dir. Nutze die Nacht als meine Tarnung. Mit dem Tuch bin ich maskiert. Sie muss sterben für Verrat. Opfere sie den Devil-Shit. Denn ich liebe diesen Sound, wenn jeder Knochen in mir bricht. Du es oder stirb, stirb. Es ist nicht einfach, doch es ist in mein Gehirn. Ich kann diese Stimme hören. Sie sagt, du es oder stirb, stirb. Es ist nicht einfach, doch es ist in mein Gehirn. Ich kann diese Stimme hören. Du es oder stirb, stirb. Es ist nicht einfach, doch es ist in mein Gehirn. Ich kann diese Stimme hören. Sie sagt, du es oder einfach, doch es ist.